Ein elegant gekleideter Herr von aristokratischer Haltung sitzt im Besprechungszimmer einer Bank in Kansas, Vereinigte Staaten von Amerika, und spricht mit dem Direktor über den Kauf einer Farm. Vorgestellt hat er sich als Graf Viktor Lustig, ehedem österreichischer Gutsherr, der im Krieg alle Besitztümer in seiner Heimat verloren hat und jetzt, im Jahre 1924, den Zeitpunkt für gekommen hält, in Amerika von vorne anzufangen. Sein erster Schritt soll der Kauf der Farm sein, die, welch glücklicher Zufall, dem Mann gehört, der ihm gerade gegenüber sitzt, dem Bankdirektor selbst. Der vornehme Graf aus Österreich erscheint dem Bankdirektor weltfremd und naiv. Den wahren Wert der Farm scheint er überhaupt nicht einschätzen zu können, obwohl er sie besichtigt hat. Denn er bietet ein Aktienpaket von $25.000. Und während er es auf den Tisch legt, fragt er ein wenig besorgt, ob der Betrag wohl ausreicht. Wäre der Bankdirektor ein Ehrenmann, würde er dem Grafen zu verstehen geben, dass die Farm maximal ein Drittel der Summe wert ist. Doch er tut es nicht und ist damit bereits in die geschickt gestellte Falle getappt. Viktor Lustig weiß jetzt, dass er es mit einem Gierigen zu tun hat, einem, der gerade Blut geleckt hat. Souverän spielt er daher die Rolle des naiven Aristokraten weiter. »Ich brauche natürlich auch Betriebskapital«, sagt er, während er das Aktienpaket wieder einsteckt, »und würde dazu ein weiteres Aktienpaket von gleicher Höhe verwenden. Sehen Sie eine Möglichkeit, es in Ihrer Bank liquidieren zu können?« Der Bankdirektor ist nur zu gerne bereit, dieses Geschäft abzuwickeln. Wenige Tage später erscheint er dazu im Hotel des Grafen. Der Kauf der Farm und die Veräußerung des zweiten Aktienpakets sollen unter vier Augen und an neutralem Ort vollzogen werden. Die $25.000 in bar für den Kauf der Wertpapiere trägt der Direktor bei sich. Der Graf empfängt ihn in bester Laune. Er hat für alkoholische Getränke gesorgt, um das Ereignis gebührend zu feiern. Während der Champagner fließt, zeigt er sich als brillanter Erzähler und der Bankdirektor hört fasziniert zu. In solch feuchtfröhlicher Stimmung scheinen die beiden fast zu vergessen, weshalb sie eigentlich zusammengekommen sind. Schließlich aber, der Bankdirektor ist recht betrunken, kommt man doch noch zum Wesentlichen. Der Graf unterschreibt den Kaufvertrag für die Farm, die er mit dem ersten Aktienpaket bezahlt. Für das zweite Paket, das er anschließend übergibt, erhält er die $25.000 in bar. Ein Drink noch, dann verabschiedet man sich frohen Mutes. Zurück in der Bank öffnet der Direktor, noch immer ziemlich betrunken, die beiden Aktienpakete und will seinen Augen nicht trauen. Sie enthalten nichts als alte Zeitung. Eilig fährt er zurück zum Hotel, doch der Graf hat bereits ausgecheckt. Der Bankdirektor schäumt vor Wut und schaltet einen Privatdetektiv ein. Er soll den Betrüger, den Hochstapler, den Lumpen ausfindig machen. Viktor Lustig ist völlig überrascht, als er wenige Wochen nach seinem Coup die Tür seines New Yorker Apartments öffnet und unvermittelt in den Lauf eines Revolvers blickt. »Mitkommen und keine Mätzchen!« Der Mann scherzt nicht. Viktor bekommt es mit der Angst. Sein Metier ist der intelligente, stilvolle Betrug. Ruppige Privatdetektive kommen in seiner Welt nicht vor. Bisher jedenfalls nicht. Ob der Mann von der Waffe tatsächlich Gebrauch machen wird, vermag er nicht zu sagen. So lässt er sich ohne Gegenwehr gefangen nehmen. Äußerlich bleibt er dabei ruhig und gelassen, Ehrenmann und Aristokrat durch und durch. Sein Gehirn aber arbeitet fieberhaft. Er verspürt nicht die geringste Lust, sich zurück nach Kansas verfrachten zu lassen, wo der betrogene Bankdirektor bereits auf ihn wartet. In dieser bedrohlichen und unheilvollen Situation gelingt es ihm, die Nerven nicht zu verlieren und stattdessen ein wahres Meisterstück an Manipulation zu vollbringen. Während er mit dem Revolver bewaffneten Detektiv im Zugabteil Richtung Kansas sitzt, beginnt er charmant und scheinbar völlig unbeschwert zu plaudern. Wie nebenbei kommt er dabei auf seine Missetat zu sprechen und darüber, wie lächerlich, blamiert und wahrscheinlich auch arbeitslos der Bankdirektor am Ende dastehen wird, wenn die Geschichte die Runde macht. »Was wollen Sie damit sagen?«, fragt der Detektiv wenig überrascht. Ihn wundert nicht, dass der Kerl versucht, sich herauszureden. »Immerhin«, antwortet der Graf, »hat man versucht, mich zu betrügen. Man wollte mir eine wertlose Farm zu einem extrem überhöhten Preis verkaufen.« »Ach«, knurrt der Detektiv. »Sie wurden also betrogen.« Dann schiebt er seinen Hut so tief in die Stirn, dass die Augen bedeckt sind, verschränkt die Arme, gähnt desinteressiert. »Ich kann ja ein gutes Wort für Sie einlegen.« Der Graf plaudert unbeeindruckt weiter und gibt zu bedenken, welch überaus ungünstiger Eindruck bei den Kunden der Bank entstehen könnte, wenn sie erfahren, wie leichtfertig der Direktor mit ihrem Geld umzugehen pflegt. Schritt für Schritt und Argument für Argument begreift der Detektiv, welch fatale Folgen eine offizielle Anklage in der Tat haben könnte. Schließlich ist er so beunruhigt, dass er die Reise unterbricht, um mit seinem Auftraggeber Rücksprache zu halten und ihn vor der Gerissenheit und Schlagfertigkeit des Grafen zu warnen. Am Ende eines langen Telefongesprächs ist eine neue Entscheidung getroffen. Man lässt den Betrüger laufen, wenn er das Geld zurückgibt. Als der Detektiv Viktor Lustig die Nachricht überbringt, ist er von der Reaktion seines Gefangenen völlig entgeistert. Denn der Graf stellt unvermittelt eine Forderung von nie zuvor gehörter Unverfrorenheit. »Für die Scherereien und Umstände, die Sie mir gemacht haben, behalte ich $1,000 als Entschädigung.« Zornesröte färbt das Gesicht des Detektivs. Doch bevor er seinem Ärger Luft machen kann, bietet der Graf sogleich an, andernfalls lieber mit nach Kansas zu kommen und dort seine Geschichte der Polizei vorzutragen. Nach erneuter Rücksprache geht der Bankdirektor schließlich zähneknirschend auf die Forderung ein. Man fährt zurück nach New York, wo Viktor Lustig dem Detektiv $24,000 aushändigt. Vom Rest des Geldes, das ihm geblieben ist, unternimmt der Graf eine Reise nach Kanada, um sich dort niederzulassen, als europäischer Adliger, der seine Güter im Krieg verloren hat und die Zeit für gekommen hält, in der Fremde noch einmal von vorne anzufangen. Was er zuallererst benötigt, ist eine ausreichend große Farm im Wert von ca. $25,000. Der Trick funktioniert erneut reibungslos. Und diesmal ist Viktor klug genug, deutlich mehr Distanz zwischen sich und sein Opfer zu bringen. Er bucht unverzüglich eine Schiffsreise nach Europa und ist bereits auf hoher See, als die Suche nach ihm beginnt. Hier, inmitten der Ruhe und gelassenen Entspannung der Seereise, lässt er seine Erfahrungen der letzten Jahre Revue passieren. Was ist der Schlüssel zum Erfolg? Er weiß inzwischen, dass er über herausragende Menschenkenntnis und einen fast untrüglichen Instinkt für die Auswahl geeigneter Opfer verfügt. Wie wichtig es ist, den Anschein perfekter Kultiviertheit zu vermitteln, und er weiß, dass er sich niemals einen Fehler erlauben darf, niemals aus der Rolle fallen darf. Also formuliert er eine Reihe von Regeln, die es unbedingt einzuhalten gilt. Die 10 Gebote des Hochstaplers Viktor Lustig. Erstens. Sei ein guter Zuhörer. Zweitens. Zeige niemals, dass du dich langweilst. Drittens. Warte, bis dein Gesprächspartner seine politischen Ansichten mitteilt und pflichte ihm dann bei. Viertens. Lasse dein Gegenüber religiöse Themen anschneiden und teile ihm dann mit, dass du genauso denkst. Fünftens. Beginne vorsichtig über Liebesgeschichten zu sprechen, aber führe das Thema nur weiter, wenn der andere deutliches Interesse signalisiert. Sechstens. Sprich nicht über Krankheiten, es sei denn, der andere ist fasziniert davon. Siebtens. Stelle keine persönlichen Fragen. Früher oder später machen die Menschen ohnehin unaufgefordert Enthüllungen über ihr Privatleben. Achtens. Protze nicht. Allein deine Persönlichkeit muss deine Wichtigkeit ausstrahlen. Neuntens. Sei niemals schlampig gekleidet. Zehntens. Betrinke dich nie.